الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أجارني الله وإياكم من النار بقدرته، آمين. Meine Brüder, meine Schwestern, unser Vortrag heute lautet Sufismus, der irreführende Weg. Sufismus, der irreführende Weg. Meine lieben Brüder und Schwestern, das Wort Sufismus war zu der Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam der Sahaba oder der Tabi'in nicht bekannt. Es kam zu der Zeit auf, als eine Gruppe von Asketen auftauchten, die Wolle, auf Arabisch Suf, trugen, worauf ihnen dieser Name gegeben wurde. Es wurde auch gesagt, dass der Name von dem Wort Sophia, das im Griechischen Weisheit bedeutet, abgeleitet ist. Das Wort ist nicht von As-Safa, was bedeutet im Arabischen Reinheit, wie einige von ihnen behaupten, denn das Adjektiv, das von Safa abgeleitet ist, ist Safai, nicht Sufi. Das Auftauchen dieses neuen Namen und der Gruppe, für die er angewendet wird, verschärft die Teilung unter den Muslimen. Die früheren Sufis unterscheiden sich von den späteren Sufis, die Bida', nämlich Neuerung im großen Ausmaß verbreiteten und Schirk sowohl in kleiner als auch in großer Form allgemein machten unter den Leuten. Genauso wie die Neuheiten, von denen der Gesandten sallallahu alaihi wasallam uns warnte, als er sagte, hütet euch vor erfundenen Dingen, denn jedes erfundene Ding ist eine Neuerung und jede Neuerung ist ein Irrgehen. Berichtet von At-Tirmidhi, der sagte, dass es Hassan Sahih ist. Meine lieben Brüder und Schwestern, schauen wir zunächst einmal auf die Geschichte des Sufismus. Der Sufismus erreichte eine organisierte Form gegen Ende des 3. Jahrhunderts nach Hijra, 623 nach Christi, als der wohlbekannte und berüchtigste Sufi-Lehrer Al-Hussein ibn Mansur Al-Hallaj seinen höchsten abwesenden und unislamischen Glauben ausrief. Die islamischen Rechtsgelehrten sprachen während dieser Zeit bestimmte Fatawa, Rechtsgutachten, denn den Glauben und die Vorstellung von Al-Hallaj verdeutlichen Unglauben erklärten. Folglich wurde er 309 nach Hijra hingerichtet. Trotzdem, was Al-Hallaj zugestoßen war, verbreitete sich der Sufismus in vielen Gebieten weiter aus, wie in Persien im Besonderen und auch im Irak. Was Persien betrifft, war Abu Sa'id dabei behilflich, den Sufismus zu verbreiten, der einen besonderen Orden für die Sufis gründete, der Al-Khanat genannt wurde und der als Sozialclub der Sufis diente. Später nahm anderen Sufis diese Gewohnheit an, indem sie ihren eigenen Khanat gründeten, und so begann im 4. Jahrhundert nach der Hijra die Sufi-Turuq, Plural von Tariqa, von denen jede als eine bestimmte Sufi-Schule betrachtet wird, zu erscheinen, besonders in Ägypten, Irak und Marokko. Während des 6. Jahrhunderts nach Hijra behaupten viele Sufis, die ihren eigenen Turuq begonnen haben, dass sie direkte Nachkommen des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam seien. Sie taten dies, um die Unterstützung und Treue des allgemeinen Volkes zu erreichen so dass sie empfänglich für die Mythologie der Sufis werden würden. So nahmen viele Menschen die Sufi-Turuq an, wie zum Beispiel die Turuq einiger berüchtigter Sufi-Lehrer, wie Al-Rifa'i im Irak und Al-Badawi und Al-Shadhili in Ägypten. Viele andere Sufi-Turuq erscheinen und breiteten sich über die ganze Welt aus. Während der Zeit zwischen dem 6. und dem 8. Jahrhundert nach der Hijra wurde die Sufi-Turuq sehr beliebt bei vielen unwissenden und irregeleiteten Muslimen. Viele neue Sufi-Sekten erscheinen und als Folge davon wurden viele Denkmäler um die Gräber herum gebaut, um den Drang der Sufi zu erfüllen, die Toten statt Allah subhanahu wa ta'ala im Bittgebet zu rufen. Die Dynastie der Fatimiyya, die in Ägypten, Syrien und anderen Teilen der muslimischen Welt erschienen und die behaupteten, direkte Nachkommen von Fatima, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sein, halfen bedeutsam beim Verbreiten des Sufismus. Darum würde die Praxis des Aufstellen von Denkmälern und die Gräber herum sogar noch ausgedehnter, so wie die Denkmäler, die um das angeblichen Grab von Al-Hussein ibn Ali radiallahu anhu und um das Grab von Sayyida Zainab, einer Enkelin des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam stehen. Die Fatimis begannen die Neuerung des Feiern des Geburtstags des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zusammen mit dem Erfinden vieler anderen Neuerungen und abweichender, irregeführten Praktiken. Das Khalifat der Fatimiyya ließ zahlreiche Sufi-Sekten in der muslimischen Welt frei, sodass sie die Irreführung überall, wo sie hingingen, überbringen und predigen konnten. Als das 11. Jahrhundert nach der Hijra begann, gab es bereits tausende Sufi-Sekten, die in der muslimischen Welt aktiv waren. Diese traurige Situation, meine Brüder, meine Schwestern, dauert bis zur heutigen Zeit an, in der gesagt wird, dass gegenwärtig mehr als 60.000 Sufi-Turuq, nämlich Orden, in der ganzen Welt verbreitet sind, nicht nur in den muslimischen Ländern wie zuvor. Während des 8. Jahrhunderts nach Hijra war ein großartiger Imam besonders aktiv beim Bekämpfen aller Arten der Abweichung im Glauben und in der Ausübung, sowohl mit seiner Zunge als auch mit dem Stift. Seine Verteidigung des wahren islamischen Glaubens und der richtigen Aqida, besonders gegen den Sufismus, hatte und hat immer noch gewaltige Auswirkungen auf die nachfolgenden Generationen, die nach ihm kamen. Es war Imam Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, der gefolgt wurde von seinem berühmten Studenten. Alle Selbstimame, wie zum Beispiel Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Ibn Kathir und al-Dhahabi und viele anderen. Diese sehr bekannten Studenten von Ibn Taymiyyah rahimahullah trugen das Vermächtnis ihren großartigen Lehrers weiter und verteidigten die Unverfälschtheit des islamischen Glaubens sowohl gegen die Sufis als auch ihre eingeführten abweichenden Glauben und Praktiken. Im Laufe der Zeit erhob Allah subhanahu wa ta'ala weitere Imame und Verteidiger des wahren Tawhid, die die vollkommenen irregeleiteten Denkweise, den ketzerischen Glauben und die abweichenden Praktiken der Sufis bloßlegten, die fast die gesamte muslimische Welt überschütteten. Meine lieben Brüder und Schwestern, betrachten wir nun der Glaube der Sufis, der Glaube hinsichtlich Allah subhanahu wa ta'ala. Die Sufis haben verschiedene Arten des Glaubens an Allah. Al-Hallaj und diejenigen, die seinem irregeführten Weg folgten, glauben an die Inkarnation und dass Allahs Seele in alle Arten von Leben, sogar Tiere, wie zum Beispiel Kühe, Schweine, Esel usw. so erscheint. Allah wird vom Kufr und Schirk gepriesen, den die Ungläubigen ihm zuschreiben. Abu Yazid al-Bustani, ein berühmter, doch abgeehrter Sufi-Lehrer, sagte: Allah erhob mich einmal, das heißt zu ihm, erhob mich zwischen seine Hände und sagte zu mir: O Abu Ziyad, meine Schöpfung will auf dich blicken. So sagte ich: Verleih mir deine Einheit und lass mich deine Persönlichkeit anlegen, so dass deine Schöpfung, wenn sie mich sieht, sagen wird: Wir haben dich, das heißt Allah, gesehen. So wirst du er, nämlich das heißt ich, nämlich dieser Bustani sein, während ich nicht hier sein werde. So übel und völlig abweichend dieser Glaube sicherlich ist, sind viele andere Sufis sogar noch einen Schritt weiter hin zum Kufr und Schirk gegangen, da sie glauben, dass alles und jeder Allah selbst ist. Sie sagen, dass es keinen Unterschied zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung gibt. Dieser schirk-polytheistische Glauben erschien im 3. Jahrhundert und nahm eine endgültige Form durch die Hand solcher berüchtigter, abweichender Sufi-Lehrer an, wie zum Beispiel Ibn Arabi, Ibn Sab'in, At-Tirmisani und Jilali, Abdul Ghani und An-Nablusi und anderen. Die Mehrheit der Sufi-Lehrer in der heutigen Zeit und eine Reihe ihrer Nachfolger nahm diese sehr deutliche Art des Kufr und Schirk, der, wie Ibn Taymiyyah rahimahullah und wahre Rechtsgelehrten bestätigt haben. Schlimmer als der Kufr der Christen ist, die behaupten, dass Isa Gott oder Sohn Gottes. Im Gegensatz dazu behaupten die Sufis Al-Wahdat al-Wujud. Al-Wahdat al-Wujud bedeutet, dass alles und jeder Allah selbst ist Glauben. Dass alles und jeder Ilah ist. Ibn Arabi sagte in seinem Buch Fusus al-Hikam, Musa hatte mehr Wissen als Harun. Musa hatte mehr Wissen als Harun. Denn Musa wusste, was sein Volk in Wirklichkeit angebetet hatte, als sie das goldene Kalb anbeteten. Das heißt, sie beteten nur Allah selbst an. Denn Musa wusste, dass Allah bestimmt hatte, dass niemand angebetet werden darf außer ihm. Und was Allah will, geschieht. Auf diese Weise, meine Brüder, meine Schwestern, verdrehte Ibn Arabi die Bedeutung des Verses, so dass seine Bedeutung wird, niemand wird angebetet außer ihm, statt niemand darf angebetet werden außer ihm. So kritisierte Musa seinen Bruder aufgrund der Ablehnung Haruns, des Anbetens des Kalbs durch die Juden, und weil er nicht das weite Wissen hatte, denn der Arif, der wirklich weiß, sieht den Haqq in allem. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist in allem, so behaupten die das. So hat Harun nicht diese weite Sicht oder das weite Wissen, aber Musa wusste, dass sein Volk nicht den Kalb angebetet haben, sondern sie haben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet haben, wie dieser Ibn Arabi sagte. Tatsächlich sieht er sagt auch noch weiter, tatsächlich sieht er, dass er alles ist. Wal-iyadu billah. Meine lieben Brüder und Schwestern, betrachten wir nun der Glaube der Sufis an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wieder haben die Sufis verschiedene Arten des Glaubens hinsichtlich des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Erstens, einige Sufis behaupten, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weder ihre Stellung erreichte, noch das Wissen erlangte, das die Sufis erlangt haben, wie Al-Bustani gesagt hat. Er sagt, dieser Imam von As-Sufis, er sagt, wir gingen in ein Meer, von dem die Propheten nur die Küste erreichen konnten. Zweitens, einige Sufis glauben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Kuppel des Universums ist und dass er Allah ist, der sich auf dem Thron niederließ, und dass die gesamte Schöpfung aus seinem Licht geschaffen wurde. Das ist der Glaube von Ibn Arabi und derjenige, der dies ungeheure Abirrung von der Wahrheit annehmen. Ibn Arabi sagte, die Schöpfung begann mit dem Habba. Das ist ein arabisches Wort und heißt Atomen. Ja, die Schöpfung begann mit dem Habba. Und das Erste, was dann existierte, war die wahre, gütige Wesen zu Muhammad, nämlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das beschrieben wird als niedergelassen auf den Thron des Alabamas, der Thron des Herrn ist. Drittens, einige Sufis behaupten, dass das Licht des Propheten sallallahu alaihi wasallam das erste geschaffene Wesen war und der Rest der Schöpfung vom Licht des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschaffen wurde. Ahmad ibn Mubarak As-Suljumansi berichtete in seinem Buch Al-Ibris, dass sein Lehrer Abdul Aziz Ad-Dabbar sagte, das Erste, was Allah erschaffen hat, war das Licht Muhammads. Aus ihm, das heißt dem Licht, dem Propheten Mohammed, schuf er dann den Stift, die 70 Schleier in ihre jeweiligen Engels. Dann schuf er Al-Lawh, nämlich Al-Lawh al-Mahfuz, die aufbewahrte Tafel. Viertens, einige Sufis behaupten, dass das Licht des Propheten sallallahu alaihi wasallam das erste war, was existierte, und dass Allah alles um Mohammeds Willen erschuf. Doch sie sagen nicht, dass alles aus dem Licht Mohammeds geschaffen wurde. Al-Busayri sagte in seinem Burda, Al-Busayri, das ist ein berühmter Sufi, Al-Busayri sagte in seinem Burda, dass ein wohlbekanntes Gedicht unter den Sufis ist und das bis heute immer noch oft rezitiert wird, besonders am Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dieses Gedicht enthält einige abweichenden Glauben. Sie sagen in diesem Gedicht: Zu deinen, das heißt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, zu deinen Gunsterweisung gehört das Diesseits und das Jenseits. Und zu deinem Wissen gehört das Wissen von Al-Lawh, nämlich Lawh al-Mahfud und Al-Qalam. Al-Busayri hat darum ausgesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Jenseits weggab, obwohl er hart danach strebte, das Gute des Jenseits zu erreichen, indem er Allah mehr anbetete als irgendein anderes menschliches Wesen. Al-Busayri hat auch behauptet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Wissen über das verborgene Wissen hatte, das Allah für sich selbst behalten hat. Meine lieben Brüder und Schwestern, betrachten wir nun ihr Glauben an das Feuer und das Paradies. Es ist für die Sufis unschicklich, das Paradies zu suchen, da dies ein Zeichen von schwachem Iman ist, wie sie behaupten. Abu Bakr al-Khalabathi sagte in seinem Buch: Einige Menschen traten bei Rabi'a al-Adawiyya, eine bekannte Sufi-Lehrerin, ein, um sie zu besuchen, als sie an einer Krankheit litt. Sie sagten: Wie fühlst du dich? Sie sagte: Bei Allah, ich kenne keinen Grund für meine Krankheit, außer dass mir das Paradies angeboten wurde und mein Herz Begierde danach empfand. Darum glaube ich, dass mein Herr eifersüchtig wurde und mich krank machte. Die Sufis sagen dies, obwohl ein Mann einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er beim Gebet Allah um das Paradies bei und darum sicher vor dem Feuer zu sein, und er hinzufügte, dass er nicht verstanden hatte, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten Mu'ad während des Gebets gemurmelt hatten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete: Wir murmelten über dieselbe Sache, berichtet von Abi Dawud, Ibn Majah, Ahmed und Ibn Khuzaimah. Meine Brüder, meine Schwestern, die Sufis suchen das, was an Wert größer ist. Sie behaupten, dass dies das Erreichen des Fana, ist, wenn sie in der Lage sein werden, alles und jeden zu ignorieren und nur die vereinigten Gegenwart Allah subhanahu wa ta'ala zu fühlen, um Wissen über das Verborgene zu bekommen und die Kontrolle über das Universum zu haben. Dies ist das Paradies der Sufis. Meine Brüder, meine Schwestern, was das Feuer betrifft, so ist es für den sicheren Sufi nicht angemessen, zu versuchen, ihm zu entkommen. Denn nur diejenigen, die nicht frei sind, fürchten das Feuer. Dies ist besonders deshalb der Fall, da ein Sufi nur auf das Feuer spucken muss und es wird gelöscht sein. Mashallah. Andere Sufis wie Abu Yazid al-Bustani, Ibn Arabi und ihresgleichen, die an Wahdat al-Wujud glauben, dass das Feuer Allahs ist. Darum hat das Feuer tatsächlich mehr Freude und Ruhm in sich als die Freude des Paradieses. So behaupten sie. Ibn Arabi sagt in seinem Buch, nämlich in Fusus al-Hikam: Und wenn sie die Wohnstätte des Elends betreten, werden sie darin in Freude sein. Weiter und in dieselben völligen Durcheinander und der Missachtung Allah subhanahu wa ta'ala in der Grundlage des Islam noch etwas hinzuzufügen, sagte Muhammad ibn Uthman al-Mirghani: Wer auch immer mich sah oder jene sah, die mich sahen, bis zur fünften Generation wird vor dem Feuer sicher sein. Meine lieben Brüder und Schwestern, blicken wir nun auf der Glaube der Sufis bezüglich der Awliya. bezüglich der Awliya. Die wahren Awliya sind Allahs treue Diener, die fast an Allah subhanahu wa ta'ala, die fest an Allah subhanahu wa ta'ala und die Sunna und dem Weg der rechtgeleiteten Vorfahren festhalten. Die Sufis jedoch haben verschiedenen Glauben bezüglich der Awliya, wie einige der Sufis glauben, dass der Wali besser ist als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie Ibn Arabi ausgesagt hat. Die Stellung, er sagt in seinem Buch, die Stellung des Prophetentums ist in einem Barzach, jetzt müsst ihr gut zuhören, ist in einem Barzach, nämlich das ist die Station nach dem Tod, wo die Seelen hinkommen, in einem Barzach. Die Stellung des Prophetentums ist in einem Barzach direkt über dem Gesandten und unter dem Wali. Direkt über dem Gesandten und unter dem Wali. Des Weiteren erheben viele von ihnen den Wali auf die Stellung Allahs selbst. Für diese Sufis ist der Wali Allah in den Eigenschaften gleich. Denn der Wali bringt Leben und Tod, sorgt für Unterhalt und kontrolliert das Sein, genauso wie Allah es tut. Ibn Arabi sagt in Futuhat al-Makkiyah, Kapitel 270, der Name von Qutb, dem großen Wali, die das Universum kontrolliert, ist in der Zeitform Abdullah ibn Abdul Jami al-Qutb wird beschrieben, dass er alle Namen des Herrn erreicht hat. Abu Hamid al-Ghazali sagte in seinem Buch, wenn sie wach sind, bezeugen die Sufis die Engel und die Seelen der Propheten, hören ihre Stimmen und erlangen Nutzen von ihnen. Dann wird die Stellung der Sufis zu bestimmten Stufen erhoben, die nicht mit der Zunge ausgedrückt werden können. Allahu Akbar. Meine lieben Brüder und Schwestern, die Rechtsgelehrten der Sufis teilen die Ringe ihrer Awliya, das sind die Rechtschaffenen, Awliya, in die folgenden Kategorie ein, von denen alle von Abdul Wahhab al-Sha'rani gesammelt und erklärt wurde, beruhend auf dem Buch von Ibn Arabi al-Futuhat al-Makkiyah. Erstens, Al-Ghawth. Al-Ghawth, der große Qutb oder die Säule, der alles Existierende kontrolliert. Al-Sha'rani sagte, dass Ibn Arabi sagte, Kapitel 383, wisset, dass die gesamte Existenz durch den Qutb versorgt oder beschützt wird. Zweitens, die vier Autad, Pole, die die vier Ecken des Universums im Namen von Al-Ghawth bewachen. Al-Sha'rani sagte, dass Ibn Arabi sagte, in Kapitel 383, durch die Autad versorgt und beschützt Allah den Süden, den Norden, den Osten und den Westen. Drittens, die sieben Abdal. Immer wenn einer von ihnen stirbt, wird ein anderer Badal an einem Platz bestimmt. Jeder der Abdal bewacht einen der sieben Kontinenten, wieder im Namen von Al-Ghawth. Al-Sha'rani sagte, dass Ibn Arabi sagte, Kapitel 383, durch die Abdal beschützt Allah die sieben Kontinenten. Fünftens, An-Nujaba, ehrbare Erwählten, die die einzelnen Städten bewachen. Ibn Arabi sagte, wisset, dass jede Stadt oder Provinz ihre eigenen Qutb, das heißt Najib, hat. Die Sufis, meine Brüder, meine Schwestern, behaupten, dass sie all diese Awliya jede Nacht, wir haben gesagt, Awliya, das sind die rechtschaffenen Menschen, sie sagen hier, die Sufis behaupten, dass sich alle diese Awliya jede Nacht, in der Höhle Hira treffen, um die Bestimmung für die Schöpfung zu entscheiden. As-Suljumasi sagte, ich hörte den Sheikh, das heißt seinen Lehrer Abdul Aziz al-Dabbar, der ein unwissender Analphabet war, doch er behauptet, dass ihm das ganze Wissen von Anfang bis Ende gegeben wurde. Dieser al-Dabbar sagte, Ad-Diwan, das ist die Konferenz über das Treffen, bei dem sich die Awliya jede Nacht treffen. Ad-Diwan wird in der Höhle Hira abgehalten, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu meditieren und über die Schöpfung nachzudenken pflegte, bevor er Prophet wurde. Er erzählt weiter, er sagt, Ad-Dabbagh hat auch gesagt, wenn der Diwan abgehalten würde, wenn der Diwan abgehalten würde, stimmen die Awliya darin überein, was geschehen würde bis zur gleichen Zeit in der nächsten Nacht. Darum erhörten sie, was Allah in folgender Nacht entscheiden würde, da sie die Autorität über die Welten haben. Meine lieben Brüder und Schwestern, betrachten wir nun ihr Glauben bezüglich des Shaitan und Pharaon. Shaitan, ihr wisst, wer Shaitan ist. Und Pharaon, der Pharaon, der gesagt hat, ich bin der höchste Gott. Was sagen die Sufis über diesen beiden? Der Sufi-Hauptstrom glaubt, dass Shaitan die beste Schöpfung ist. Ihr habt richtig gehört. Der Sufi-Hauptstrom glaubt, dass Shaitan die beste Schöpfung ist. Wir von Ahlus Sunnah wal Jama'a sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und nicht der Shaitan Iblis. Der Sufi-Hauptstrom glaubt, dass Shaitan die beste Schöpfung ist. Und dass er die höchste Stellung und Stufe bezüglich des Tawhid erreicht hatte, bis er sich weigerte, sich niederzubeugen, außer für Allah. Als Allah ihm befahl, sich vor Adam niederzubeugen, sie behaupten auch, nämlich die Sufis behaupten auch, dass Allah die Sünden Shaitans vergeben und ihn das Paradies betreten lassen hat. Das ist die Aussage über Shaitan. Über Pharaon sagen sie Folgendes. Pharaon war auch der beste Mensch, der den Tawhid ausübte, bis er behauptete, dass er Allah Ta'ala sei. Gemäß der Sufis haben der Shaitan und Pharaon die Wahrheit gewusst, dass sie Allah sind. Und dies ist der Grund der Weigerung des Shaitans, sich im Sujud vor Adam niederzuwerfen, wie Allah es ihm befohlen hatte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er weigerte sich und verhielt sich hochmütig und gehört zu den Ungläubigen. Das ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala. Und über Pharaon sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er sagte, ich bin euer höchster Herr. Al-Hallaj sagte, Al-Hallaj, wir wissen mittlerweile, wer Al-Hallaj ist. Al-Hallaj sagte, kein Wesen hat den Tawhid im Himmel besser ausgeübt als Shaitan. Er sagte auch, dass Musa den Shaitan einmal fragte, O Shaitan, was hinderte dich am Sujud? Er sagte, der Ruf zu dem einen einzigen, der angebetet wird, ist es, der mich daran hinderte, und hätte ich Sujud verrichtet, wäre ich wie du geworden. Was Pharaon betrifft, sagte Ibn Arabi, dass Pharaon der Herrscher war, hatte er die oberste Autorität. Das ist der Grund dafür, dass er sagte, ich bin euer höchster Herr, was bedeutet, dass alle irgendwie Herren sind, bin ich euer höchster Herr. Sagt wer? Ibn Arabi in seinem Futuh al-Makkiya. Es ist der Grund, meine Brüder, meine Schwestern, dass Ibn Arabi sagte, dass Pharaon im Paradies ist. Denn Pharaon wusste, sie sagen das, natürlich fälschlicherweise ist das eine Lüge, denn Pharaon wusste, dass er Allah war. Genauso wie Shaitan sich weigerte, sich im Sujud niederzuwerfen, denn er wusste auch, dass er Allah war. Allah subhanahu wa ta'ala ist erhaben über diese ungeheuren Abweichung von der Wahrheit. Meine lieben Brüder und Schwestern, betrachten wir nun weiter ihr Glauben hinsichtlich der Handlung der Anbetung. Die Sufis glauben, dass das Gebet, das Fasten, der Hajj und die Zakat alles Arten der Anbetung sind, die für die Bürgerlichen sind. Ich wiederhole es noch einmal. Sie sagen, die Sufis glauben, dass das Gebet, das Fasten, der Hajj und die Zakat alles Arten der Anbetung sind, die für die Bürgerlichen sind, nämlich für die Laien. Die Sufis sind besondere Menschen, glauben sie, und üben daher eine höhere Art der Anbetung aus. Daher haben die verschiedenen Sufi-Turuq ihre eigenen Methode des Ausführens des Dhikr eingeführt. Das heißt, das Erinnern an Allah im Bittgebet. Sie üben auch die Abgeschiedenheit aus, vermeiden es, die Menschen für ausgedehnte Zeitspanne zu sehen. essen spezielle Arten der Nahrung, tragen spezielle Kleidung und so weiter. Meine lieben Brüder und Schwestern, die gesetzlichen Handlungen im Islam sind ein Mittel, die Seele des Einzelnen und die Gemeinschaft insgesamt zu reinigen. Von den Handlungen der Anbetung der Sufi wird auf der anderen Seite behauptet, dass sie die Herzen der Sufis in direktem Kontakt mit Allah bringen, sodass die Sufis in der Lage sein werden, direkte Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Die Sufis versuchen auch, die Stellung von Fana zu erreichen und Allahs Eigenschaften zu erwerben, bis eine Sache, wenn ein Sufi zu ihm sagt, sei es zur Existenz gebracht wird. Des Weiteren ist es für die Sufis nicht wichtig, an den offensichtlichen Handlungen der Anbetung im Islam festzuhalten oder von den Verboten wie Alkoholkonsum und Mischung zwischen Männern und Frauen und so weiter fernzubleiben. Der Grund dafür ist, dass das Gesetz Muhammad sallallahu alaihi wasallam für die Bürgerlichen, für die Laien ist, während die Sufis ihre eigene Gesetz haben, das für die besondere Rasse Menschen reserviert ist, so behaupten sie das. Meine Brüder, meine Schwestern, betrachten wir nun den Glauben der Sufis in der Anbetung hinsichtlich der Verbote. Wie wir bereits aussagten, haben die Sufis ihre eigenen Gesetze, das Allah subhanahu wa ta'ala selbst direkt in ihrem Herzen offenbart. Daher gab es jene unter den Sufis, die Ehebruch und Sodomie begehen. Meine Brüder, meine Schwestern, die Sufis versuchen ihr Bestes, jedes unabhängige Denken, das der neue Sufi haben könnte, auszurotten. Sie streben auch danach, die Rolle der Sufi-Tariqa zu vergrößern, sodass die neue Sufis streng und treu an ihre Tariqa festhalten werden. Nie daran denken, sie zu verlassen, selbst zu einem anderen Tariqa. Al-Qushayri sagte in Al-Qushayriya, Seite 180, es ist dem Murid, Murid ist dem Sufi-Student oder ein Schüler, dem Murid nicht erlaubt, sich zu irgendeinem anderen Madhab anzuschließen, dessen Mitglieder nicht Anhänger der Sufi-Tariqa sind, und wenn dies geschieht, wird der Murid seine Unwissenheit bezeugen. Betrachten wir nun, meine Brüder, meine Schwestern, die Quellen des Wissens der Sufi. Die Quellen des Wissens der Sufi. Erstens, die Sufi-Sheikhs und Lehrer. Sie behaupten, die Offenbarung direkt von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Abdul Aziz Ad-Dabbar sagte, wisset, möge Allah euch zum Erfolg führen, dass der Wali, und Wali wissen wir mittlerweile, wer das ist, Wali ist ein Rechtschaffener, dass der Wali, den Allah recht geleitet hat, die Wahrheit und den richtigen Weg kennt und nicht einem bestimmten Madhab folgt. Selbst wenn es geschieht, dass alle Madhab, die existieren, verschwinden, wäre der Wali immer noch in der Lage, die Scharia wieder zu beleben. Warum? Weil er die Offenbarung direkt von Allah bekommt. Die Behauptung des Sufis zumindest. Und warum nicht? Da er den Gesandten nicht verlässt, nicht einmal für einen Augenblick. Auch eine weitere Quelle für die Sufis, der Gesandte Allahs, der regelmäßig an den Treffen der Sufis teilnimmt. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, so behaupten sie, nimmt regelmäßig an ihren Treffen teil. At-Tijani behauptete, fälschlicherweise, mir wurde von Meister der Existenz, das heißt dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gesagt, während ich wach war und nicht schlief, und er sprach zu mir und er offenbarte mir einige Dinge der Religion. Ad-Dabbar sagte auch, manchmal nimmt der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Diwan teil. Und wenn er kommt, sitzt er auf dem Platz des Rauf. Wenn er kommt, nämlich wenn der Prophet kommt, nimmt er den Platz des Rauf. Meine lieben Brüder und Schwestern, ebenfalls eine Quelle ihres Wissens sind die Engel und die Djinn. Die Engel und die Djinn. As-Suljunasi behauptet, dass sein Sheikh Ad-Dabbar sagte, zuerst wurde der Diwan von den Engeln bewohnt. Auch Ahmed al-Rifai sagte, wird das Herz rein, wird es die Wohnung der Offenbarung der Geheimnisse und der Engel. Eine weitere Quelle ihres Wissens ist Al-Kashf. Al-Kashf. Das ist, wenn das Herz des Wali, des Verborgenen, offenbart und so Zugriff auf die Geheimnisse der Himmel und der Erde hat. So behaupten die Sufis. Al-Jilli beschreibt die große Szene. Ich sah alle Gesandten und die Propheten, all die Awliya, die nahen Engel, die Engel, die kontrollieren verschiedene Mächte der Natur, die Allah für die Menschheit ermöglichte, und die Geister von allem, das existiert, und war in der Lage, Al-Kashf bezüglich der wahren Natur aller Dinge von endlosen Anfang bis zum endlosen Ende zu erreichen. Abu Hamid al-Ghazali sagte, die Propheten und die Awliya haben Kashf-Macht, die alle Dinge aufdeckt. Denn das Licht des Wissens fließt auf ihre Herzen, ohne zu lehren, studieren oder schreiben. Bis er sagte, der Sufi sitzt alleine, wiederholte das Wort Allah, Allah, ununterbrochen, und sein Herz schenkt volle Aufmerksamkeit, bis das Einzige, was für ihn zu erreichen zurückgelassen wurde, dass Allah seine Barmherzigkeit sendet, da er sie zu den Propheten und den Awliya gesandt hat. Meine Brüder, meine Schwestern, es folgt ein Vergleich weiterer Glaubensmerkmale und Rituale zwischen den Sufis und dem Islam, der auf der Grundlage des Koran und des Sunna beruht. Der Sufismus hat zahlreiche Zweige oder Tariqa, wie zum Beispiel Tijaniya, Qadariya, Naqshbandiya, Shadiliya, Rifa'iya und so weiter, deren Anhänger alle behaupten, dass ihre bestimmte Tariqa auf dem Weg der Wahrheit ist, während die anderen dem Weg der Falschheit folgen. Der Islam verbietet solches Sektentum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und gehört nicht zu den Al-Mushrikin, zu denjenigen, die ihre Religion spalteten und zu Lagern geworden sind, wobei jede Gruppierung froh ist über das, was sie bei sich hat. Die Sufis beten andere an als Allah. Die Sufis beten andere an als Allah, wie zum Beispiel Propheten und Awliya, nämlich Heilige, lebend oder tot. Sie sagen, ja Jilani, ja Rifa'i, oder O Gesandter Allahs, hilf und rette, oder, O Gesandter Allahs, unsere Anhänglichkeit ist bei dir, und so weiter. Doch Allah verbietet uns, jemand anderen anzubeten, außer Allah, in Dingen, die jenseits der Fähigkeit des Menschen sind. Tut ein Mensch dies, so wird Allah ihn als einen Mushrik zählen, wie er sagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und rufe nicht außer Allah an, was dir weder nutzt noch schadet. Wenn du es tust, dann gehörst du folglich zu den Ungerechten. Die Sufis glauben auch, dass es Abdal, Aqtab und Awliya, Arten von Heiligen gibt, denen Allah die Macht gegeben hat, die Angelegenheiten des Universums zu leiten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Mushrikin, sagt, und wer regelt die Angelegenheit? Und wer regelt die Angelegenheit? Sie werden sagen, Allah. Die arabischen Mushrikin, meine Brüder, meine Schwestern, wussten mehr über Allah als diese Sufis heute. Sie wussten mehr über Allah als diese Sufis heute. Die Sufis wenden sich an anderen als Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ein Unglück sie trifft. Doch Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner hinwegnehmen außer ihm. Und wenn er dir etwas Gutes widerfahren lässt, so hat er zu allem die Macht. Subhanahu wa ta'ala. Einige Sufis glauben an Wahdat al-Wujud, Einheit des Eins. Sie haben nicht die Vorstellung eines Schöpfers und seiner Schöpfung. Stattdessen sagen sie, dass alle Schöpfung und alles Gott ist. Meine lieben Brüder und Schwestern, die Sufis befürworten in diesem Leben äußerstes Asketentum und glauben nicht an die Anwendung der notwendigen Mittel. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sondern trachtet mit dem, was Allah dir gegeben hat, nach der jenseitigen Wohnstätte. Vergiss aber auch nicht deinen Anteil am Diesseits. Und er subhanahu wa ta'ala sagt auch, und haltet für sie bereit, was ihr an Kraft könnt. Die Sufis beziehen die Vorstellung von Ihsan auf ihre Scheichs und sagen ihren Anhängern, dass sie ein Bild ihrer Scheichs im Gedächtnis haben sollen, wenn sie Allah gedenken und sogar wenn sie beten. Einige von ihnen stellen ein Bild ihres Scheichs vor sich, wenn sie beten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ihsan, das Wort Ihsan ist, wenn du Allah anbetest, als könntest du ihn sehen. Und obwohl du ihn nicht sehen kannst, er sieht dich doch, berichtet von Muslimen. Meine lieben Brüder und Schwestern, die Sufis erlauben das Tanzen, Trommel und Musikinstrumenten und das Erheben der Stimme beim Dhikr. Doch Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, wenn Allahs gedacht wird. Darüber hinaus sieht man einige von ihren Dhikr machen, indem sie nur den Namen Allah aussprechen. Allah, Allah, Allah. Das ist Bid'ah, nämlich Erneuerung, und hat im Islam keine Bedeutung. Sie gehen sogar zu der krassen Aussage, nämlich Ah, Ah oder Hu, Hu. Die Sunna für den Muslim ist, sich seinen Herrn zu erinnern, und zwar mit Worten, die eine wirkliche Bedeutung dessen haben, für die er belohnt werden wird, wie zum Beispiel die Aussage Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar und so weiter. Die Sufis rezitieren in ihren Dhikr-Versammlungen Liebesgedichte und erwähnen die Namen von Jungen und Mädchen, und sie wiederholen Worte wie Liebe, Leidenschaft, Wunsch und so weiter, als wären sie in einer Versammlung, bei der die Menschen tanzen und Wein trinken und klatschen und schreien. All dies hat mit den angeborenen Bräuchen und der Anbetung der Mushrikin zu tun. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ihr Gebet beim Haus ist nur Pfeifen und Klatschen. Meine lieben Brüder und Schwestern, einige Sufis durchbohren sich mit Eisenstäben und sagen, oh mein Großvater, so kommen die Shayatin zu ihnen und helfen ihnen, da sie die Hilfe anderer außer Allah suchen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer für die Ermahnung des Alabamas blind ist, dem verschaffen wir einen Satan, nämlich einen Shaitan, der ihm dann zum Gesellen wird. Die Sufis behaupten, dass sie Wissen über das Verborgene haben, doch der Koran zeigt, dass sie Lügner sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sag, über das Verborgene weiß nicht Bescheid, wer in den Himmel und auf der Erde ist, außer Allah. Über das Verborgene weiß nicht Bescheid, wer in den Himmel und auf der Erde ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Die Sufis behaupten, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Welt um Muhammads Willen, sallallahu alaihi wasallam, geschaffen hat. Doch der Koran zeigt, dass sie Lügner sind. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ich habe die Djinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen sollen. Allah subhanahu wa ta'ala richtet folgende Worte an seinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. Die Sufis behaupten, dass sie Allah in diesem Leben sehen können. Doch der Koran zeigt, dass sie Lügner sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Musa sagte, mein Herr, zeig dich mir, dass ich dich anschaue. Er sagte, du wirst mich nicht sehen. Meine Brüder, meine Schwestern, die Sufis behaupten, dass sie ihr Wissen direkt von Allah bekommen, ohne die Vermittlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sagen, حدثني قلبي عن ربي. Mein Herz hat mir von meinem Herrn berichtet. Die Sufis feiern Maulid und halten Versammlungen ab, um Segenswünsche an den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu schicken. Doch sie verstoßen gegen seine Lehre, indem sie ihre Stimme beim Dhikr, beim Anashid und Qasaid, Geschichte, nämlich Gedichte, die offensichtlich Schirk enthalten, erheben. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Geburtstag überhaupt gefeiert? Haben Abu Bakr, Umar und Uthman ibn Affan und Ali ibn Abi Talib, die vier Imame, oder irgendjemand ihren Geburtstag gefeiert? Wer weiß mehr und ist konkreter an seiner Anbetung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Salaf oder die Sufis? Und Salaf, das sind die rechtschaffenen Vorfahren. Das sind die wahren rechtschaffenen Vorfahren und nicht wie die Sufis behaupten. Meine lieben Brüder und Schwestern, die Sufis reisen, um Gräber zu besuchen und Segen von ihren Bewohnern zu suchen. Und sie machen Tawaf, nämlich Umschreitung, um sie herum. Oder machen Opfer an ihren Seiten, nämlich Schächten im Namen in diesen Menschen, die toten Menschen, von denen alles den Lehren des Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht. Denn er sallallahu alaihi wasallam sagte, reist nicht, um irgendeinem Ort zu besuchen, bis auf drei Moscheen. Al-Masjid al-Haram in Mekka, diese meine Moschee, nämlich in Medina, und Al-Masjid al-Aqsa in Al-Quds oder in Jerusalem, berichtet von Al-Bukhari al-Muslim. Die Sufis sind ihren Scheichs blind treu, selbst wenn er gegen die Worte Allahs und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam verstößt. Doch Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O die ihr glaubt, kommt nicht Allah und seinen Gesandten zuvor. O die ihr glaubt, kommt nicht Allah und seinem Gesandten zuvor. Die Sufis benutzen Talismänner, Buchstaben und Nummern, um Entscheidungen zu treffen und Amuletten und Glückseligkeiten und so weiter herzustellen. Die Sufis beschränken sich nicht auf die bestimmten Segenwünsche von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, die von ihm berichtet werden. Sie erfinden neue Formeln, die das Ersuchen nach seinem Segen und anderen Arten des offensichtlichen Schirk enthalten, die unannehmbar für denjenigen sind, zu dem sie die Segenwünsche schicken. Hinsichtlich ihrer Behauptung, dass die Scheichs des Sufi irgendeine Verbindung haben, so ist dies wahr. Sie haben wirklich Verbindung. Doch ihre Verbindung besteht zu den Shayatin, nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala, sodass die einen von den anderen prunkende Worte eingeben und Trug, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Allah subhanahu wa ta'ala hat das gesagt, nicht Abu Jamal. Allah sagt, und so haben wir jeden Propheten Feinde bestimmt. Die Satane der Menschen und der Dschinn, von denen die einen den anderen prunkende Worte eingegeben und trug, und wenn dein Herr gewollt hätte, hätten sie es nicht getan. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, die Satane geben ihren Schützlingen in der Tat ein. Und er subhanahu wa ta'ala sagt auch, soll ich kundtun, was auf die Satane herabkommen? Sie kommen auf jeden ungeheuerlichen Lügner und Sünder herab. Dies ist die Wirklichkeit, meine Brüder, meine Schwestern. Dies ist die wirkliche Verbindung, nicht die Verbindung, die sie mit Allah zu haben behaupten. Erhaben sei Allah weit darüber, subhanahu wa ta'ala. Verschwinden einige dieser Scheichs des Sufis plötzlich aus den Augen der Anhänger, so ist dies das Ergebnis ihrer Verbindung zu den Shayatin, die sie sogar zu einem entfernten Ort bringen und am selben Tag oder in derselben Nacht wieder zurückbringen können, um ihre menschlichen Anhänger irre zu leiten. So ist die wichtige Regel hier, meine Brüder, meine Schwestern. Es ist wichtig für uns. Die wichtige Regel ist hier, die Menschen nicht nach außergewöhnlichen Leistungen zu beurteilen. Wir müssen sie danach beurteilen, wie nah sie oder wie weit sie sich am Koran und Sunna halten. Die wahre Verbündeten Allah, nämlich Awliya Allah, werden nicht notwendigerweise für das Verrichten außergewöhnlichen Leistungen bekannt. Im Gegensatz, sie sind diejenigen, die Allah in der Art und Weise anbeten, die er vorgeschrieben hat, und nicht durch das Verrichten von Handlungen der Bid'ah, nämlich der Erneuerung. Die wahren Awliya, meine Brüder, meine Schwestern, oder Verbündeten Allah, sind diejenigen, die unser Herr in dem Hadith Qudsi von Al-Bukhari in seinem Sahih von Abu Huraira radiyallahu anhu berichtet, der sagte, Allah der Mächtige und Erhabene spricht, wer einen von meinem Verbündeten befehdet, dem habe ich damit den Krieg erklärt. Mein Knecht nähert sich mir nicht mit etwas, das ich mehr liebe als das, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Mein Knecht fährt fort, sich mir durch zusätzliche Frömmigkeit zu nähern, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Hören, mit dem er hört, sein Sehen, mit dem er sieht, seine Hand, mit dem er zupackt, sein Fuß, mit dem er geht. Und wenn er mich um etwas bittet, werde ich es ihm gewiss gewähren. Und wenn er mich um Beistand bittet, werde ich ihm gewiss Zuflucht geben. Nun, meine Brüder, meine Schwestern, betrachten wir nun einige Aussagen, die Imame des Islam über den Sufismus. Jetzt habt ihr so viel gehört, jetzt wollen wir auch einige Aussagen von unseren Imame, die auch bekannte Imame sind. Rahimahumullah. Imam al-Shafi'i sagte, niemand, der die Sufis für 40 Tage begleitet, wird je in der Lage sein, seine Gesundheit zurückzubekommen. Niemand, der die Sufis für 40 Tage begleitet, wird je in der Lage sein, seine Gesundheit zurückzubekommen. Er sagt auch, ich verließ Bagdad, nachdem die Zanadiqa Ketzer etwas neu eingeführt hatten, dass sie As-Sami' nennen. As-Sama' ist das Tanzen und Singen, das die Sufis im 3. Jahrhundert des Islam erfunden haben und das immer noch bis zur heutigen Zeit existiert. Doch die Sufis nennen solch eine neu eingeführte, abgewichene Sache Dhikr. gesetzliche Dikr, auf der anderen Seite enthält Erinnerungen an Allah, indem man an den gesetzlichen Praktiken und Arten des Dua festhält, die Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam erlaubt haben. Nicht die Bida' der Sufis, nicht diese Erneuerung von Sufis, an die sollte man sich bei Allah nicht festhalten, ansonsten ist man wahrscheinlich mit ihnen zusammen auf einem Boot. Imam al-Shafi'i sagte auch, übt ein Mensch zu Beginn des Tages den Sufismus aus, kommt er nicht bis zum Dor, außer als ein Schwachkopf. Meine lieben Brüder und Schwestern, Imam Ahmad ibn Hanbal pflegte die Muslimen streng davor zu warnen, die abweichenden Glauben und Praktiken des Sufis anzunehmen. Er warnte die Muslimen davor, dass sie diese Praktiken nicht annehmen dürfen. Bezüglich des berühmten Sufi-Führer Al-Harith al-Muhasbi sagte Imam Ahmad ibn Hanbal, warnt die Menschen vor Al-Harith, die strengste Warnung, er ist die Zuflucht für die Ahlul Kalam. Er ist die Zuflucht von Al-Kalam. Al-Kalam heißt Menschen der Rhetorik. Imam Ibn al-Jawzi schrieb ein Buch mit dem Titel Talbis Iblis. Das bedeutet, Scheitern Betrug jener, die in den abweichenden Glauben und dessen Ausübung hineinfallen. Und besonders die Sufis. Er widmet die meisten Kapitel dieses Buches der Kritisierung der Sufis. Meine Brüder, meine Schwestern, der berühmte Sheikh Abu Bakr al-Jazairi sagte aus, der Sufismus ist eine schädliche Täuschung, die mit dem Dhikr anfängt und mit dem Kupfer endet. Seine äußere Bekundung scheint Frömmigkeit zu sein, doch seine innere Wirklichkeit entsagt den Befehl Allahs. Ibn Taymiyyah rahimahullah erwähnt in Al-Fatawa von Muhammad ibn Sirin, der sagte, dass eine bestimmte Gruppe Menschen wollene Kleidung trägt, um Isa ibn Maryam zu gleichen. So sagte er, es gibt eine Gruppe Menschen, nämlich Sufis, die wählten und bevorzugten, wollene Kleider zu tragen, um Isa ibn Maryam zu gleichen. Doch der Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist uns lieber als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam trug Baumwolle und andere Kleidungen. Meine Brüder, meine Schwestern, über die falsche Wunder sprechend, die von vielen Sufis-Führer begangen werden, sagt Ibn Taymiyyah, es kann auch mit Hilfe ihr Teufel geschehen, denn sie sind Menschen, die sich um die Teufel mehr kümmern als um ihren eigenen Brüdern. Diese Menschen, die diese satanischen Ereignisse ausüben, sind unter einer großen Täuschung in ihrer Dummheit. Sie vermehren nur das Gefürchtete, sie verschlingen das Vermögen der Menschen mit nutzlosen Handlungen, sie befehlen nicht das Gute, noch verbieten sie das Üble und sie setzen sich nicht ein für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Meine liebe Brüder, meine Schwestern, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch recht leiten, an seine Rechtleitung festhalten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Weisheit und Wissen geben, dass wir die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Folge leisten und dass wir an die Rechtleitung des Sahaba uns festklammern. Und lassen uns überhaupt nicht irreführen von solchen Schwachköpfen wie Sufis und andere. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch schützen vom irreführenden Wegen. Amin, amin. Wa jazakum Allahu khaira für euren Geduld. Barakallahu fi.